1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine Freitagnacht, also ihr könnt euch hier bei uns, bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema. 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Edith und Edith ist 63. Hallo Edith. Hallo Domian. Hallo Edith. Was ist dein Thema? Ich bin aufgeregt. Ich habe nicht gerechnet, dass ich doch durchkomme. Du wirst dich wundern, wie schnell das gleich weg ist mit dem Aufgeregten. Um was geht's denn? Also am 11. Januar ist mein Mann verstorben, ganz überraschend. Mhm. Nach dem Frühstück hat er sich nochmal hingelegt. Ja. Und auf einmal höre ich ein Brüllen, ganz laut, wie ein Hirsch, ein ausgewachsener. Mhm. Anders kann man es nicht formulieren. Mhm. Da bin ich ins Schlafzimmer, da lag er ganz verkrampft, die Hände ganz verkrampft, die Augen nach oben, ein ganz dicker, geschwollener Hals und geschwollenen Kopf. Mhm. Und da habe ich an der Halsschlagader hingelangt und da war nichts mehr zu fühlen. Mhm. Und da habe ich die Notdienst angerufen, da waren ruckzuck 8 Mann da. Ja. Die habe über eine Stunde versucht zu reanimieren, habe es nicht mehr geschafft. 8.15 Uhr war er tot, endgültig. Das heißt, er ist bei euch in der Wohnung verstorben? Ja, in seinem Bett. Was war es? War es ein Herzschlag? Oder? Es hieß Lungenembolie. Mhm. Ist quasi erstickt. Und ich habe jetzt meine Probleme, ich kann das Schlafzimmer nicht mehr betreten. Nur wenn es sein muss, wenn ich an den Schrank muss. Das kann ich verstehen. Ich kann drüber nicht mehr schlafen. Mhm. Ich ziehe jeden Abend meine Matratze in mein Hobbyzimmer. Du hast genau auf dem Boden. Du hast genau die Bilder vor Augen, ja, die du im Januar, Anfang Januar am 11.01. gesehen hast. Ja. Mhm. Und dieses Brüllen, ich werde noch verrückt, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Weil er sah, er war ganz grau im Gesicht und schmerzverzerrt. In der Regel haben Menschen ja, die eine Embolie hatten oder eine Lungenembolie, in der Tat sehr verzerrte Gesichtszüge, ja, auch als Verstorbene. Schrecklich. Wie lange ist dein Mann dann noch bei dir oder bei euch in der Wohnung verblieben? Bis nachmittags 16 Uhr, ich habe hier die Krise bekommen. Warst du alleine dann mit ihm? Nee, nachdem er verstorben war, dann habe ich erst meinen Sohn angerufen. Mhm. Der kam dann auch schnell. Aber das hat mir auch nicht viel geholfen. Und um 16 Uhr kam der Bestatter und hat ihn abgeholt. Ja, hat ihn abgeholt dann. Er war vorher in keinerlei Weise erkrankt? Hatte lediglich Husten, war verschleimt und bekam dann ein Spray. Mhm. Aber das hat er auch nicht regelmäßig benutzt. Ja. Und es war nichts anzusehen, gar nicht. Ja, das ist das Heimtückische bei Embolien, dass man das vorher gar nicht merkt und auch nicht den Menschen ansieht. Wie alt ist dein Mann geworden? 66. 66. Wir waren 46 Jahre verheiratet. Hm. Jetzt hast du das Problem der Wohnung. Ich habe furcht, also abends ist grausam. Wie lange wohnt ihr in dieser Wohnung? 30 Jahre. Hm. Ist eigentlich dein Zuhause, diese Wohnung? Ja. Hm. Ich würde am liebsten ausziehen, aber das haut nicht hin. Das war gerade meine allererste Idee. Wäre das eine Möglichkeit, auszuziehen? Nee, finanziell geht es nicht. Das geht nicht. Ich bekomme jetzt gerade mal etwas über 700 Euro Rente und das reicht gerade für die Miete und so. Wäre denn vielleicht eine Möglichkeit, die Wohnung ein bisschen umzustellen, umzugestalten, ja, neu zu renovieren vielleicht und da, wo das Schlafzimmer ist, das Wohnzimmer reinzumachen, damit das alles ein bisschen anders ist als früher? Das wäre eine Möglichkeit, aber trotzdem, ich kann da drüber nicht mehr. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann in diesem Zimmer nichts mehr machen. Mhm. Auch wenn dieses Zimmer jetzt umgebaut würde? Nee. Mhm. Wie groß ist denn die Wohnung? 57 Quadratmeter. Ja, also auch nicht so groß. Die besteht denn aus 3 Zimmern, die Wohnung? Ja. Ja. Mhm. Ja, so viel kann man da auch nicht machen. Nee. Und, Also, Wohnzimmer ist klein. Und also der Umzug ist kein Thema, das geht nicht. Nee, das geht finanziell nicht. Definitiv nicht. Mhm. Nun ist das Ganze ja auch noch so sehr frisch, Edith. Ja. 11.1., das ist ja ein paar Wochen erst her. Ab 6 Wochen. Was sagt denn dein Sohn zu diesem Problem jetzt? Der steht mir bei, aber ich meine, er muss ja selber damit klarkommen. Hm. Aber es... Ja, aber was rät er dir, was die Wohnung betrifft? Veränderungen, was du gesagt hast. Hilf mir auch, wie gesagt, dabei, ich ziehe sogar in Erwägung, dass er zu mir zieht. Mhm. Er hat mit diesem Zimmer kein Problem, so wie ich. Mhm. Aber wäre denn das eine Möglichkeit? Würde ja, er das denn wollen? Vermieter wären einverstanden. Und dein Sohn würde auch zu dir ziehen wollen? Ja, das würde er machen. Wie alt ist er? 31. Und ist er alleinstehend? Geschieden. Geschieden. Ich meine, das wäre natürlich eine wunderbare Lösung. Dann könnte er ja in das Zimmer ziehen. Ja. Ne? Oder? Ja, der hat da kein Problem, so wie ich. Und du würdest dann im Wohnzimmer schlafen? Ja. Hm. Weißt du, es könnte ja vielleicht sein, wenn das für eine Weile so wäre, dass dein Sohn in dieses Zimmer zieht und er dann vielleicht in einem oder zwei Jahren auszieht, dann ist das Zimmer anders auch belegt mit Erinnerung. Dann könntest du es vielleicht auch wieder annehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Also wenn dein Sohn das macht und machen würde, und du verstehst du dich denn gut mit deinem Sohn? Sehr gut, ja. Das heißt, das kannst du dir durchaus vorstellen, dass ihr wieder mal dann zusammen eine Weile wohnt. Ja. Wäre dann so eine WG, ne? So eine Wohngemeinschaft. Richtig. Ja, dann mach das. Dann mach das. Ist es für dich in der Lage überhaupt eine wunderbare Fügung, wenn dein Sohn bei dir ist und du nicht alleine bist? Die Sache mit dem Zimmer wäre gelöst. Und du könntest Abstand gewinnen von all den Dingen, die passiert sind. Ich habe jetzt nur, ich plag mich, ich habe gestern Günther Jauch gesehen, da haben die es gehabt mit Herzmassage. Und da war ein Arzt dabei und er hat gesagt, die ersten 5 Minuten sind wichtig. Jetzt mache ich mir Vorwürfe, ob ich vielleicht hätte probieren sollen, Herzmassage, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte oder... Also Edith, ich habe medizinisch ja nicht viel Ahnung, aber ich glaube, das bezieht sich eher auf Vorfälle, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Nicht bei einer Embolie. Ich glaube, bei einer Embolie hilft eine Herzmassage dann auch nicht mehr so sehr. Ich weiß das nicht genau, aber du hast ihn ja schon, wie du ihn gerade beschrieben hast, war er da eigentlich schon verstorben? Glaubst du das, als du ihn dann gefunden hast? Ich habe das Gefühl gehabt, ja. Weil man absolut nichts mehr gemerkt hat. Wie gesagt, die haben mit Sauerstoff, mit Intubieren und Spritze ins Herz, die haben sich solche Mühe gegeben und irgendwann haben sie die Tür zugemacht. Dann durfte ich gar nicht mehr zugucken. Und 8.15 Uhr kam halt eine Ärztin raus und hat gesagt, es ist vorbei, sie konnten nichts mehr machen. Da haben sie ihn wieder ins Bett gelegt. Ja. Und da hieß es Fenster auflassen, da habe ich gesagt, wieso? Und hat sie gesagt, er riecht schon etwas. Aha. So schnell? Und, ja, aus dem Mund wird er riechen. Und ich habe da keine Erklärung, wieso. Und jetzt bereue ich es, weil die eine wegen Obduktion. Und habe ich aber gesagt, nee, dafür habe ich das Geld nicht. Vielleicht hätte man es doch machen sollen. Um genau zu wissen, was es war. Ja. Ja, aber ich meine, wahrscheinlich wird es so sein, wenn die, das sind ja erfahrene Ärzte, die da in dem Krankenwagen gekommen sind und in der Regel stimmt das ja dann sicher auch, was die sagen. Haben die denn, als die gekommen sind, eine Herzmassage gemacht? Ja, die haben sich sogar abgewechselt. Ich habe alles Mögliche. Weißt du, Edith, wenn dich da ein schlechtes Gewissen plagt, würde ich an deiner Stelle mal mit deinem Hausarzt reden, dass der dir das mal erklärt, ob man da überhaupt, ob du als Laie in der extremen Situation und ob du da überhaupt hättest etwas machen können. Ich meine, du hast ja richtig gehandelt, du hast sofort den Krankenwagen angerufen. Ja. Und die kamen, wie du sagtest, auch sehr schnell. 10 Minuten waren sie da. Ja. Ja, man macht sich natürlich immer Gedanken hinterher und denkt, vielleicht hätte ich das besser machen sollen oder jenes. Aber ich würde mal an deiner Stelle mit dem Hausarzt reden, dass der dir einfach mal die ganzen Vorgänge, die in deinem Mann da passiert sind, erklärt. So, und das andere ist, wenn die Möglichkeit besteht mit dem Sohn, dann organisiert das sehr schnell, dass er zu dir zieht. Ich sag dir, das ist gut für dich und wahrscheinlich auch für den Sohn, weil er ja immerhin auch seinen Vater verloren hat. Ja. Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Ach, das wär's überlegt. Sehr gerne, Edith. Dann legst du bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute, ruft dich gleich an. Okay, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Sehr gerne, auf Wiederhören. Und ich höre dich jede Nacht. Das freut mich sehr. Ja? Vielen Dank, Edith. Tschüss. Tschüss. Und hier ist eine junge Dame mit dem ungewöhnlichen Namen Darinka. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Darinka. Das klingt so kroatisch, kann das sein? Nein, das ist irgendwie, ich glaube, slowenisch. Na ja, gut, dann sind wir ja so ein bisschen in der Nähe. Ja, genau. Darinka. Genau, richtig. Klingt irgendwie fesch. Ja, so, das sagt jeder. Irgendwie kennt niemand den Namen. Darinka, über was reden wir? Weswegen hast du angerufen? Erstmal bin ich total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, irgendwie muss ich gerade ein bisschen runterfahren. Sag mal ein paar Stichworte. Es geht darum, dass ich ein Jahr lang mit einer Frau zusammen war. Mhm. Und das gleich nach 3 Monaten anfing, dass sie mir gegenüber gewalttätig geworden ist. Was heißt das konkret? Es fing an mit Würgen, dass sie in kleinsten Situationen, in ich weiß nicht, wie man das nennt, Auseinandersetzungen gleich immer handgreiflich geworden ist und eigentlich sofort ihr Griff immer an meinen Hals ging. Ach. Und sie so lange gewirkt hat, bis ich anscheinend die Augen verdreht habe, dass sie dann wieder klar geworden ist. Aber hast du dich ja nicht gewehrt? Nein. Warum nicht? Ich kann das nicht, ich kann keine Menschen irgendwie... Nein, das verstehe ich schon, aber ich meine, das ist ja fast schon ein Selbsterhaltungsreflex, dass man dann jemanden zumindest wegstößt, wenn ein anderer einen wirkt. Ja, ich habe es halt irgendwie, ich glaube, ich war so geschockt darüber, über diese Situation, dass ich überhaupt nicht mehr handeln konnte. Und das kam immer und immer wieder vor? Genau, das hat sich immer gesteigert, also irgendwie... Da fing das auch mit dem Würgen an, dann ist sie irgendwann sogar mal mit dem Messer auf mich losgegangen und es waren halt einfach Situationen, wo man einfach sich mal nicht versteht, wo man mal nicht gleicher Meinung war. Mhm. Also nichts Gravierendes, kleine genau. Streitereien, die in der Beziehung mal vorkommen. Genau. Und hat sie dich auch geschlagen? Ja, das fing dann an, dass sie dann immer mir Backpfeifen gegeben hat oder in meinen Haaren gerissen hat, mich gebissen hat. Wohin gebissen hat? Das waren unterschiedliche Stellen, eigentlich überall. Und dann war eigentlich ausschlaggebend, dass sie mir 2 Faustschläge ins Gesicht gegeben hat, dass ich ins Krankenhaus musste. Wie alt ist sie denn? 28. Und da musstest du ins Krankenhaus? So genau. Ist sie dir körperlich auch sehr... Ist das eine starke Frau? Also sie hatte zu dem Zeitpunkt sehr viel Kraftsport gemacht. Also die konnte kräftig zulangen? Oh ja, das konnte sie. Also mein Kiefer war zu dem Zeitpunkt also auf einer Seite ausgehakt. Und dann? Danach? Dann... Lass mich kurz fragen, bevor du antwortest. Was hast du im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Ja, ich habe gesagt, dass sie das halt war. Mhm. Aber da sind die nicht sonderlich drauf eingegangen. Achso, die haben es behandelt und das war's dann. Genau, wahrscheinlich ist das so ein ungewöhnliches Bild irgendwie. Eine Frau schlägt eine Frau. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das nicht so ernst genommen. Ja, gibt's auch oft genug, weiß ich. Ja, und ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich dann auch noch mit ihr zusammengezogen bin. Nachdem all diese Dinge passiert waren? Genau. Bin ich mit ihr zusammen in eine Wohnung gezogen. Warum? Ich kann es mir nicht erklären. Aber das müsstest du dir erklären können, weil das ist ein krasses Verhalten, finde ich. Die Frau wirkt dich, die Frau geht mit dem Messer auf dich zu, die Frau beißt dich, die Frau schlägt dir den Kiefer fast kaputt und dann ziehst du mit der zusammen? Hat die sich denn entschuldigt danach mal irgendwann? Sie hat sich immer entschuldigt. Achso, sie ist immer ausgerastet und hat gesagt, es tut mir leid, aber nach ein paar Tagen war das wieder vergessen. Genau. So, und heute? Bist du mit der immer noch zusammen? Nein, ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Sie ist, also vor 2, 2,5 Wochen ist es ja halt ganz schlimm eskaliert in der Wohnung. sie hat es halt nicht verstanden, dass ich mich zurückgezogen habe, weil diese ganzen Erinnerungen kamen halt hoch und ich habe halt gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Ich kann das so nicht weitermachen. Mhm. Und da hat es anscheinend erstmal bei mir angefangen zu arbeiten, dass ich alles realisiert habe. Mhm. Und ich habe mich zurückgezogen und war öfter für mich alleine. Mhm. Und das hat sie halt wieder aggressiv gemacht. Und dann kam es an einem Abend dazu, dass sie mich dermaßen zusammengeschlagen hat, dass die Polizei vor der Tür stand. Wie hat sie dich da zusammengeschlagen? Was hat sie genau gemacht? Sie hat alles gemacht. Sie hat mich getreten, sie hat mich durch die Wohnung geschubst, sie hat mich angespuckt, sie hat alles gemacht, was man nur machen kann. Und du hast das alles über dich ergehen lassen? Ja. Und wer hat dann die Polizei gerufen? Die Mitbewohner. In dem Haus? Mhm. Und dann? Und die Polizei kam dann und ich habe halt versucht, das irgendwie runterzuspielen. Jetzt im Nachhinein denke ich, ich hätte echt sagen sollen, hier nehmen Sie sie mit oder irgendwie sowas. Sehe ich auch so, ja. Und du hast den Schutz genommen quasi? Genau. Und sie haben mir dann nur gesagt, ja, denken Sie darüber nach, eine Anzeige zu machen. Und weil ich war auch am Bluten, das haben sie halt gesehen, aber... Musstest du da auch ins Krankenhaus? Da bin ich später dann ins Krankenhaus gegangen, genau 2 Tage später. Also sie ist dann zu ihrer Tante gefahren, meine Ex-Freundin. Was haben die im Krankenhaus festgestellt? Dass ich hatte halt so tiefe Kratzwunden an den Armen und Bisse. Halt irgendwie Menschenbisse sollen, ich weiß jetzt nicht warum, aber die sollen halt ziemlich gefährlich sein. Also richtige solche Bisse, dass es Fleischwunden gab? Nee, das noch nicht, aber es war halt richtig wie so ein kleiner Golfball, die Haut. Und blau, lila gespannt, so. So, nun hast du mir gerade gesagt, dass du jetzt nicht mehr mit ihr zusammen bist. War, genau. War das dann direkt danach, dass du gesagt hast, es ist Schluss, oder seid ihr nochmal zusammengekommen? Nein, sie war weiterhin bei ihrer Tante, wir hatten telefonisch Kontakt. Und dann kam es vor 2 Wochen eben dazu, der Vorfall, dass ich morgens aufgewacht bin und hier Leute durch meine Wohnung gelaufen sind, sie unter anderem, und meine Wohnung aufräumen wollten. Das ist deine Wohnung? Also es ist unsere Wohnung, aber es sind meine Möbel. Ah ja. Und fremde Leute hier in meiner Wohnung, also es waren meine Ex-Freundin und 4 weitere. Haben die Wohnung dann letztendlich ausgeräumt? Sie haben es nicht geschafft, alles mitzunehmen. Also dann, ich habe die Polizei gerufen. Die kam dann auch rechtzeitig. Meine Familie kam, aber kurz bevor das alles passiert ist, hat einer ihrer Umzugshelfer, wie ich ihn nennen kann, ja, der hat es dann alles nochmal ein bisschen doller gemacht und der hat mich halt richtig zusammengeschlagen. Und deine Freundin, sofern man dieses Wort überhaupt gebrauchen kann, war dabei? Genau. Die hat es gesehen. Und die hat es gesehen. Und dann irgendwann sind die alle abgehauen. Nee, die Polizei kam dann. Und der Typ hat mir halt richtig, ich weiß nicht, was er anhatte, Springerstiefel oder so. Er sah auf jeden Fall so aus. Hat er mir halt richtig auf den Kopf rumgetreten. Da ist meine Ex-Freundin dann dazwischen gegangen. Aber dann war die Polizei da, hat das alles geordnet, hat mich halt in Schutz genommen, hat die Möbel wieder hochbringen lassen und hat die halt weggeschickt mit dem Wohnungsverbot und ich musste dann ins Krankenhaus und wurde dann halt auch festgestellt, dass ich halt eine starke Gehirnerschütterung, Schädelprellung habe. Das ist ja unfassbar. Und seitdem habe ich halt auch ziemliche Probleme mit meinem Gehör. Ich bin in Behandlung beim Ohrenarzt und meine Hörteste fallen halt super schlecht aus. So, diese Frau, die deine Freundin mal war, ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Nein. Das ist jetzt 1,5 Wochen her ungefähr. Genau. Tut mir leid, dass ich jetzt weine. Nein, das ist völlig verständlich. Nach so einem Horror, den du da hinter dir hast. Die Polizei war ja da. Haben die gefragt, ob du Anzeige erstatten willst? Ja, haben sie. Ich habe auch Anzeige erstattet. Sowohl gegen sie als auch gegen diesen Mann? Genau, gegen ihn jetzt erstmal. Und gegen sie muss ich, also die die Attests aus aus der anderen Stadt noch, die sind angefordert worden. Willst du diese Sache auch durchziehen? Ja. Was Traurige ist halt nur, dass ich nicht mache wegen mir, sondern um andere zu schützen. Um andere zu schützen? Damit sie das nicht bei anderen auch wieder macht, meinst du? Oder? Genau. Mandarinka, das tut mir aber sehr leid, was da vorgefallen ist. Was die dir angetan hat. Ja. Das ist ja höchst traumatisch. Natürlich, dass es so weit gekommen ist, hat ja auch mit dir zu tun. Ja. Ne, dass du überhaupt dich immer und immer wieder auf die Frau hast eingelassen. Damals das erste Mal würgen wäre eigentlich schon Grund genug gewesen, oder sagen wir mal das zweite Mal, für immer zu gehen. Das heißt, dann muss man auch drüber nachdenken, warum handle ich so? Warum begebe ich mich in die Nähe eines solchen Menschen? Warum habe ich nicht die Kraft zu gehen? So, aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass du wieder stabil wirst. Dass du sowohl körperlich als auch seelisch gesund wirst. Denn diese Anzeige wird dir ja auch noch eine ganze Menge Kraft abverlangen, wenn das erstmal alles so in die Wege geleitet ist. Ja. Hältst du es für möglich, dass die sich nochmal bei dir meldet oder gar nochmal zurückkommt? Also es ist halt so, dass eine gerichtliche Verfügung gegen sie rausgegangen ist. Dass sie sich mir nicht mehr nähern darf. Hat die nochmal? Und die Wohnung nicht mehr betreten darf und alles drum und dran halt. Aber ich weiß nicht, wann sie das bekommt. Also das ist heute erst vom Gericht gekommen. Also du würdest dir zutrauen, dass die da nochmal reinschneit? Genau. Sie hat ja auch noch einen Schlüssel. Das Schloss durfte ich ja bis jetzt noch nicht austauschen, weil sie mit im Mietvertrag steht. Und jetzt habe ich halt irgendwie, also ich habe auch besonders Angst vor diesem Mann. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich barrikadiere eigentlich mich nur noch in dieser Wohnung. Verstehe. Okay, pass auf, wir müssen jetzt zwei Sachen angehen. Die erste Sache ist, dir muss jemand professionell helfen. Ja. Wir werden dich jetzt gleich im Hintergrund beraten. Ich finde, dass du ganz dringend, ganz schnell und ganz dringend in eine, vielleicht eine Trauma-Ambulanz musst oder in irgendeine Form der akut schnellen Therapie. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich dir dringend rate, und da werden wir dir auch behilflich sein, in Sachen Informationen mit dem Weißen Ring in Kontakt zu treten. Okay. Das ist eine Opferhilfe, eine Opferorganisation für Menschen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind. Da arbeiten sehr kompetente und sehr gute Leute, die dich jetzt auch beraten können in der Lage. Wie macht man das mit der Wohnung? Du hast Angst vor dem Mann. Wie ist das mit dem Schloss? Das kann man noch nicht austauschen. Da sind ja viele Dinge, die dich sehr belasten, wenn du sagst, du verbarrikadierst dich da in der Wohnung. Ja. Langfristig, Darinka, wenn das jetzt alles mal ein bisschen wieder in normale Bahnen kommt, finde ich schon, dass du auch eine intensive, längere Therapie machen solltest. Mhm. Um dir auf die Schliche zu kommen, warum du das so lange geduldet hast. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass dir das nie wieder passieren darf. Ich denke halt immer, ich habe das verdient. Warum? Ich weiß es nicht. Bist du ein schlechter Mensch? Denke ich. Aber das denkt man ja nicht einfach so. Warum denkst du, dass du ein schlechter Mensch bist? Ich weiß nicht, ich denke das eigentlich schon immer. Ich weiß nicht warum. Hast du mal etwas Schlimmes gemacht früher? Nein, nie. Hat man dir mal etwas Schlimmes angetan früher? Ja. Wer war das? Das war in meiner Kindheit, da wurde ich von dem Vater von einer Freundin wurde ich vergewaltigt. Wie alt warst du da? 12. Hast du je darüber mit jemandem gesprochen? Nein. Du sagst es jetzt zum ersten Mal? Mhm. Dann ist mir klar, dass du das denkst. Das denken sehr viele, denken sehr viele Vergewaltigungsopfer, die sich selbst die Schuld geben und sich als schlechte Menschen fühlen, was natürlich furchtbar ist und überhaupt nicht zutreffend, weil dir hat man ein schlimmes Verbrechen angetan als Kind. Vielleicht ist auch dadurch dein Verhalten zu erklären, dass du dich jetzt nicht richtig wehren konntest. Ich finde das sehr mutig von dir, dass du das jetzt gerade ausgesprochen hast. Ja, das irgendwie ist das auch wie so ein Stein, der runtergefallen ist. So. Aber da siehst du mal, was ein Psychologe viel zu tun hat, wenn ihr beiden ins Gespräch kommt. Ja. Da muss eine ganze Menge aufgearbeitet werden und eine ganze Menge besprochen werden, damit du eine stabile Person wirst. Du bist jetzt 20 Jahre alt, das andere liegt 8 Jahre zurück, das ist ja auch noch nicht so lang. Wahrscheinlich ist dir das alles noch sehr präsent im Kopf, was damals passiert ist. Ja. Pass mal auf, Darinkal. Jetzt würde ich sagen, beenden wir das Gespräch hier auf dem Sender und in der Öffentlichkeit und du sprichst jetzt mal in Ruhe mit meinem Psychologen weiter. Okay, mache ich. Also nochmal, es geht um die direkte, schnelle psychologische Hilfe jetzt in der Situation. Ja. Dann geht es um den weißen Ring und es geht um auch eine langfristige Hilfe für dich. Okay. Ich finde, dass du eine sehr mutige und tolle junge Frau bist. Dankeschön, und das wirst du schaffen, ich bin ganz sicher. Ja, und vielen, vielen Dank. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir. Okay, also lege ich jetzt auf. Du legst auf und wirst gleich zurückrufen, ja. Okay, dankeschön, Julian. Tschüss. In 0800 220 50 50 unsere Nummer, die für euch natürlich kostenfrei ist, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und jetzt bin ich verbunden mit Inge und Inge ist 55. Guten Morgen, Inge. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Inge. Um was geht's denn bei dir? Schön, dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn? Ja, gestern um das Thema Hospize. Hatten wir gestern eine interessante Sendung, ja. Ja, das stimmt. Leider war die Zeit etwas zu kurz, fand ich, die eine Stunde. Ja. Und es waren sehr schöne Gesprächsteilnehmer, die du da an deinem Telefon hast. Fand ich auch, ja. Ja, doch. Und du hast dich jetzt zu dem Thema auch nochmal gemeldet. Inwiefern hast du einen Bezug zu einem Hospiz? Ja, weil ich selber schon fast 11 Jahre im Hospiz arbeite. Ah, du bist eine hauptamtliche Mitarbeiterin. Ja, richtig. Ich bin Krankenschwester. Ist das die Voraussetzung, dass man Krankenschwester ist? Ja, ja. Ja. Weil es ist ja schon auch eine Pflegearbeit. Ja, richtig. Mhm. Wie viele Jahre, arbeitest du? 11 Jahre. 11 Jahre schon. Ja. Wie kam es damals dazu, dass du dich entschieden hast, in ein Hospiz zu gehen? Ja, durch einen ganz dummen Zufall. Und zwar war das Ende der 90er Jahre. Da hatte ich mich von meinem Mann damals getrennt und da habe ich so gedacht für mich selber, das kann nicht alles gewesen sein, fang einfach nochmal was Neues an. Mhm. Und da habe ich in einer Fachzeitschrift damals diesen Artikel gelesen, dass das erste stationäre Hospiz eröffnet worden ist. Und ich fand es sehr interessant und war auch etwas neugierig und habe mich denn dort beworben und habe auch einen Vorstellungstermin bekommen und habe mir die Einrichtung angeguckt und war einfach begeistert. Mhm. Von den Menschen schon, die dort gearbeitet haben schon. Ne? Ja. Und Du warst du ja vorher als Krankenschwester durchaus mit Leid und auch Tod konfrontiert. Ja, ja. Aber dir war ja klar, wenn du in ein Hospiz gehst, dass du es ausschließlich mit Menschen zu tun haben wirst, die sterben werden, die bald sterben werden. Ja, richtig. Aber die Arbeit, das ist was ganz Besonderes. Was ist das Besondere an dieser Arbeit? Das Begleiten der Menschen, die Angehörigen auffangen in ihren Ängsten, Sorgen, in ihre Nöte, die sie haben, Wut, Trauer, alles. Bleibt denn, also normalerweise in Krankenhäusern, das ist kein Krankenhaus, ist mir schon klar, aber in Krankenhäusern ist es ja so, dass dem medizinischen Personal, gerade den Pflegern und Schwestern, gar nicht so viel Zeit bleibt für die Richtig. Patienten. Ist es bei euch anders? Kannst du mit den... Bei uns ist es komplett anders, weil wir auch eine Bezugspflege haben. Sprich, wenn ich zum Dienst komme, weiß ich genau, dass ich 5 Patienten in meiner Schicht betreue. Ah ja. Ja. Und das heißt, du hast auch Zeit, mal dich da hinzusetzen und zu sprechen. Ja, und das macht es einfach auch aus. Wenn man jeden Tag so existenzielle Gespräche führt, die um vielleicht das Einschneidendste gehen, was wir in diesem Leben erleben, nämlich den Tod. Ja. Wie verkraftest du das? Ja, zu Anfang der Zeit hatte ich so Situationen, wo es mir einfach schlecht ging. Ja, weil ich einfach auch so für mich persönlich den Abstand nicht gewahrt habe, ja. Und jetzt sehe ich es doch anders. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach für mich auch selber was gefunden. Ja, wie meinst du das? Dass ich für mich Zeit nehme, selber für mich Zeit nehme, bestimmte Dinge nicht mehr so als wichtig sehe, auch mich über bestimmte Dinge nicht mehr so aufrege oder ärgere. Einfach das Leben sehe ich mit anderen Augen. Ja. Denkst du, wenn du diese Gespräche mit den Sterbenden führst oder überhaupt konfrontiert bist mit den schwerkranken Menschen, denkst du da oft auch an dein eigenes Ende? Manchmal schon, ja. Mit welchen Gefühlen? Mit gemischten Gefühlen, weil ich weiß nicht, wie mein Ende sein wird. Wie ich erkranke, wo ich hinkomme, sind meine Kinder für mich da? Das sind so viele Fragen, die dann auch so auf mich einströmen. Ob man Schmerzen hat? Ob man, ja, das ist richtig. Ja. Das ist ja, das haben wir gestern auch gelernt, eben genauso wie auf einer Palliativstation bei euch auch so, dass oberste Priorität ist, dass die Menschen keine Schmerzen haben. Das stimmt. Dass die Schmerztherapie so intensiv wie möglich Sehr optimal, muss ich sagen, für die Menschen. Ich finde das ja auch, ich habe es gestern ja auch schon mal gesagt und vorgestern, eine so vorbildliche Entwicklung und so eine zu begrüßende Entwicklung in den letzten 15 Jahren, dass wir diese Hospizbewegung haben. Ich finde das großartig, auch die Palliativmedizin gleichermaßen. Wir haben gestern gehört oder immer wieder gehört, dass natürlich, und das denkt ja auch jeder von uns, dass das Sterben alles andere als leicht ist. Hast du in diesen 11 Jahren mal einmal erlebt, dass jemand gerne gestorben ist? Ja. Das hast du erlebt? Ja, habe ich erlebt. Erzähl mal. Die Patientin sagte zu mir, wissen Sie, Schwester Inge, ich hatte ein sehr schönes Leben. Ich habe alles erlebt, was man nur erleben konnte. Wie alt war sie? Sie war schon über 80 und hatte auch Urenkelkinder schon und sie hatte auch so einen ganz engen Kontakt zu ihren Kindern, Enkelkindern und Urenkeln und sie hatte gesagt, es ist einfach auch für mich jetzt so der Zeitpunkt gekommen, wo ich gehen kann, auch in Frieden gehen kann. Ja, das und es war sehr schön. Die Tochter war da, die Enkelkinder waren da und sogar das Urenkelkind war da. Und es war eine sehr schöne Atmosphäre im Zimmer, sehr ruhig und das war einfach ein Erlebnis, was man manchmal gar nicht so mit Worten ausdrücken kann. Das glaube ich. Ja. Ist diese alte Dame denn dann schließlich auch friedlich verstorben? Ja, die ist ganz friedlich eingeschlafen, ja. Ja. Hat vielleicht wirklich auch etwas mit der Lebenseinstellung zu tun, wie man die letzten Minuten vielleicht dann. Ich glaube auch so wie jeder Mensch lebt, so stirbt er auch. Manche sind nicht so ruhig in der Sterbephase, manche arbeiten ganz viele Dinge noch auf. Das ist immer unterschiedlich. Gibt es so qualvolle Prozesse, dass selbst... Habe ich noch nicht erlebt. Hast du nicht erlebt? Ich wollte fragen, dass du selbst als Krankenschwester und mit so viel Erfahrung manchmal Angst hast, in das Sterbezimmer zu gehen? Nein. Habe ich nicht. Weil diesen Menschen, der dort drin liegt, den kenne ich schon über eine gewisse Zeit, weil ich ihn betreue. Ja, und weil ich auch ganz viel zurückbekomme, dann auch von meinen Patienten. Ja. Ein Dank. Sei es ein Lächeln. Ja. Ein Dankeschön, auch von den Angehörigen. Gibt es auch Momente, wenn du dich mit Sterbenden unterhältst oder im Bett sitzt, dass die dir irgendwas sagen oder dass die dich, erzählen ja, sehr nein, viel. Das, ja, sehr dass viel. Die, oder dass die dich was fragen, worauf du dann auch keine Antwort geben kannst? Manchmal kommt die Frage, warum ich gerade? Warum muss ich gerade an dieser Erkrankung sterben? Was sagst du dann? Da sage ich dann, ja, es ist sehr schlimm, dass sie diese Erkrankung haben, aber diese Frage haben mir schon so viele Menschen gestellt, da kann ich ihnen keine Antwort drauf geben. Und das ist ja auch dann die richtige Antwort, finde ich. Also die Menschen sprechen schon viel noch, sofern sie dazu körperlich in der Lage sind. Ja, sehr viel, sehr viel. Oh. Die beziehen einen auch ein, so in ihr Leben, was sie erlebt haben. Ja, und auch wenn dann die Frau kommt, das ist dann immer sehr schön. Ach, ist es schön, dass sie wieder da sind. Und dann wird auch vom Urlaub gesprochen, was sie beide erlebt haben. Mhm. Und dann werden Urlaubsfotos noch gezeigt, weil sie vorher ja noch in Urlaub gefahren sind. Mhm. Ja, und hast du manchmal den Eindruck, dass du vielleicht sogar auch bei dem einen oder anderen Todkranken so eine Beichtstuhlfunktion hast, dass man dir nochmal so quasi ja die Verfehlungen des Lebens erzählt, in der Hoffnung, dass du vielleicht sagst, naja, es ist nicht mehr so schlimm jetzt? Ja, zum Teil schon, das muss ich schon sagen, ja. Ja. Weißt du da vielleicht ein Beispiel? Da komme ich jetzt nicht so gleich drauf. Verstehe. Tut mir leid. Ja, verstehe. Ja. Du hast gerade auch noch das Stichwort Angehörige gebraucht oder genannt. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch sehr schwer ist für euch, die ihr da arbeitet, auch mit der Trauer, mit der manchmal vielleicht überwältigenden Trauer der Angehörigen umzugehen? Wenn man ein sehr gutes Verhältnis hat, auch zu den Angehörigen, dann ist es auch manchmal so, wenn dann der Mann oder die Frau verstorben ist, dass wir dann auch beide uns in den Armen liegen und auch gemeinsam weinen. Mhm. Weil ich bin auch ein Mensch wie jeder andere und habe auch Gefühle und Emotionen und die lasse ich dann auch raus. Mhm. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Ja, und ich finde, es ist auch gut, wenn man da ist und ein Angehöriger legt sich dann auch mal in meinen Arm und weint dann. Dafür bin ich auch da. Ich habe gestern die letzte Anruferin, das war eine Mitarbeiterin auf einer Palliativstation. Ja, mitbekommen. Die habe ich gefragt und das würde ich dich jetzt auch gerne fragen. Wenn du ein paar Wochen Urlaub gemacht hast, irgendwo in Italien und es war wunderschön und Sonne und Meer und Strand und tolles Leben. Freust du dich auf deine Arbeit? Ja, ich freue mich immer jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich auf Arbeit gehe. Ja, weil ich weiß, die Menschen brauchen mich und die freuen sich auch, wenn ich da bin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Motivation für euch, die ihr das macht, auch darin besteht, eine unglaublich sinnvolle Arbeit zu leisten. Ja, die ist sehr sinnvoll. Und das spürt ihr ja in jeder Minute im Patientenkontakt. Ja. Mhm. Mhm. Bist du Christin? Nein, bin ich nicht. Nein. Also ist die Quelle der Motivation eine rein menschliche Überlegung. Ja. Eine menschliche Überzeugung, ja. Ja. Ja. Ich hätte noch eine ganz, ganz praktische Frage, Inge. Darüber haben wir gestern gar nicht gesprochen. Wie lange kann man eigentlich in einem Hospiz bleiben? Früher war das Ende der 90er Jahre, dass die Krankenkasse ein halbes Jahr vorgegeben hat. Ja. Heute ist es anders und zwar ist es heute so, bevor ein Monat vorbeigegangen ist, dann stellt die Homecare-Ärztin, das ist unsere Ärztin, die unsere Patienten betreut, immer ein Gutachten nochmal für die Kasse aus. Mhm. Und dann wird es weiterhin bewilligt. Also man kann rein theoretisch, keine Zeitvorgabe. Wenn der Sterbeprozess nicht so schnell läuft, wie man das vielleicht vermutet hat, kann man auch bis zu einem Jahr vielleicht. Ja, natürlich, hatten wir auch schon. Mhm. Ja. Denn ich könnte mir sehr vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Und wenn jemand vielleicht 2 Monate bei euch war und er noch nicht gestorben ist, wenn er dann wieder nach Hause muss und dann eventuell nochmal später wiederkommen soll. Das hatten wir auch schon mal. Und zwar, wir hatten auch eine Patientin, die so gut schmerzmäßig eingestellt war und die auch sich so stabilisiert hatte, dass sie wieder nach Hause gehen konnte und mit der häuslichen Pflege und mit der Homecare-Ärztin gut betreut war. Und die ist dann nachher beim dritten Mal zu uns gekommen. Mhm. Also wir haben sie 2-mal nochmal aufgenommen und beim dritten Mal ist sie dann verstorben. Ah, ja. Das hatten wir auch schon. Sind eigentlich Menschen, die so, die am Ende ihres Lebens stehen, sind die großzügig? Gibt es da ab und zu schon mal Trinkgeld oder Geschenke? Geschenke unterschiedlich. Gestern ist auch ein Patient verstorben, aber heute früh, ja. Und die Angehörigen haben einen wunderschönen Blumenstrauß für die Pflege dagelassen mit einer sehr netten Karte und haben sich nochmal bedankt für die Arbeit, ja. Und wir haben ja auch das Gästebuch, wo dann die Angehörigen auch was einschreiben, sich auch nochmal bedanken für die Zeit, wo der Angehörige da war und wir haben auch verschiedene so Rituale, ja, bei uns. Also das Gästebuch haben wir gestern auch drüber gesprochen. Ja. Das ist üblich in jedem Hospiz. Mhm. Ja. Was ist noch ein ganz besonderes Ritual bei euch? Ja, wir haben so kleine Sterne. Wenn der Patient aufgenommen wird, dann schreiben wir den Namen und den Vornamen auf diesen Stern und hängen die dann an die Tür. Ach so. Und wenn der Patient verstirbt, dann begleitet die Pflegekraft den geschlossenen Sarg mit bis zum Fahrstuhl. Dann wird das Glas, also wird der Stern vorne in unserer Eingangsecke, haben wir solche Regale, wo so große Glasgefäße stehen. Mhm. Und da kommt dann der Stern rein. Ach so, das heißt, bei euch stehen dann wahrscheinlich ganz viele Sterne schon. Verschiedene Farben und ganz viele. Ja. Inge, ich könnte mit dir noch eine ganze Stunde reden, das ist sehr interessant, aber wir müssen leider Schluss machen. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch du angerufen hast und uns ein bisschen auch aus deiner so wichtigen Arbeit erzählt hast. Und ich habe es gestern ja schon mal gesagt, ich glaube, alle Leute haben vor euch, die ihr das macht, ganz großen Respekt. Und alle wissen, wie wichtig diese Arbeit ist und toll, dass wir euch haben. Ja, danke schön, Domian. Sehr gerne. Ich wünsche dir und auch deinem Team alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und deine Sendung, wenn ich es schaffe, durch meine Schichten, gucke ich immer sehr gerne. Ah ja, das freut mich auch. Liebe Inge, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und jetzt geht's weiter, frage ich meine Regie. Ihr könnt es übrigens auch mailen, wenn ihr wollt, unter domian@wdr.de. Ich sage das ja immer wieder, ich muss es leider auch immer wieder sagen, dass ihr die Telefonnummer nicht vergesst, weil wir so oft tolle Mails von euch bekommen, aber es steht keine Nummer drauf. Und da müssen die Leute während der Sendung, das ist ja meine Mitarbeiter im Hintergrund, ziemlich stressig, dann nochmal zurückmailen. Bitte schickt uns eure Telefonnummer, damit wir euch anrufen können. Also auf jeden Fall immer die Nummer mit reinschreiben und eben auch ein paar Sätze zu eurem Thema. Dann machen wir es weiter mit Marion. Marion ist 48. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Marion? Was ist mein Thema? Also jetzt kann ich ja sagen, nicht mal heute, sondern gestern Mittag zwischen 11:30 und 11:45 habe ich meinen Sohn in seinem Zimmer tot aufgefunden. Wie alt ist dein Sohn? War dein Sohn? 24. Wohnt er bei dir? Ja. Du hast ihn tot in seinem Zimmer aufgefunden? Ja. Was ist denn geschehen? Ja, geschehen, weiß ich nicht richtig. Er ist, also ab Montag hat er früh morgens gebrochen, da ging es ihm nicht gut. Und ja, wir beide haben irgendwie gedacht, naja gut, ne, Magen, Darm habe ich erst gedacht. Und Darm war es nicht, es war nur Magen. Er hat also kaum was gegessen und ich musste ihm immer sagen, komm, trink mal. Und das wurde irgendwie nicht besser. Und aber wie gesagt, ne, Magen, Darm, ich meine, wenn man selber mal liegt irgendwie, dann geht es ihm einem auch irgendwie nicht gut. Ja. Und man denkt ja auch nichts Schlimmes dabei. Genau, so sieht's aus. Ja, und wie gesagt, gestern Nacht um 3 Uhr, da habe ich ihn husten gehört und da bin ich aufgestanden und bin zu ihm hin und habe gesehen, dass er also wirklich gar nichts getrunken hat irgendwie. Und da sage ich, Mensch, du musst was trinken, auf alle Fälle trinken. Mhm. Ne? Habe ich ihm nochmal neu Tee gemacht und alles sowas. Und er hat dann gesagt, ja, er hat so Durst und er möchte dann aber im Strohhalm das trinken. Und dann hat er Tee getrunken im vom Strohhalm und auch ein bisschen Cola, weil Cola beruhigt ja den Magen. Und da habe ich dann auch gesagt, da habe ich ihm noch eine Wärmflasche gemacht, weil ihm das gut getan hat. Und gut, dann war alles in Ordnung irgendwie für mich. Und sage du, wenn irgendwas ist, dann ruf, ne, dann komme ich. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen, habe noch ein bisschen gelesen, weil mich das auch ein bisschen aufgewühlt hat. Und gut, ne, wenn ein Kind krank ist. Naja, klar. Ne? Klar. Und dann bist du eingeschlafen. Dann bin ich eingeschlafen und bin dann der Wecker. Ich bin im Moment krankgeschrieben wegen meinem Knie. Und bin also wach geworden um 9, kurz vor 9. Und habe dann auch bei ihm so reingeguckt ins Zimmer und habe gesehen, dass er nicht zugedeckt war. Dann bin ich rein und habe ihn zugedeckt und bin wieder raus. Da der Mensch, er schläft, ist ja gut, ne? Also man schläft sich ja irgendwie gesund. Lag er auf der Seite? Er lag auf der Seite. Ja. Du konntest sein Gesicht nicht sehen? Ich konnte sein Zimmer war dunkel. Ach so. Ne? Also ich habe in seinem Zimmer kein Licht angemacht, weil ich ihn ja nicht wach machen wollte. Da waren die Rollos noch runter, oder? Rollos, genau. Ja, okay. Und dann? So, und ich musste dann, um 12.40 Uhr habe ich einen Termin eben gehabt, wo ich aus der Haus musste. Mhm. Und habe dann so, frag mich nicht, so zwischen 11:30, dreiviertel zwölf ungefähr mittags, wollte ich ihm sagen, dass ich eben außer Haus gehe. Und bin in sein Zimmer so halb so ein bisschen rein und sage, du, Marc, bist du wach? Und war nichts. Ich sage, Marc, war nichts. Und dann dachte ich, oh nee, das, ne, irgendwie ist da was komisch. Mhm. Und dann habe ich Licht angemacht, bin in sein Zimmer rein, dann habe ich seine Hand nur gesehen, die war schon, also er hat wunderschöne lange Finger gehabt. Mhm. Und die waren noch länger und grau. Und dann bin ich über sein Gesicht, die Augen waren auf, der Mund war auf und er war tot. Ach du lieber Gott. Ja. Du hast wahrscheinlich einen Arzt sofort angerufen. Oder was hast du gemacht? Ich habe erst 100 angerufen. Mhm. Ich war so durcheinander. Ja. Ich denke, nee, 100 stimmt ja wohl nicht. 110. Gut, ne, die kamen aber erst, weiß ich nicht. Also, was war denn? Fühlte 2 Stunden, aber die kamen erst bestimmt nach 20, 30 Minuten. Was war denn die Todesursache? Das wissen wir nicht. Das wisst ihr nicht? Nee, also das wissen wir nicht. Er hatte eine Magen-Darm-Erkrankung, so vermutest nehme ich, du? Vermutest nehme ich an, du? Ja. Mhm. Ja. Es kam ja dann, also, denn irgendwann kamen sie ja dann mit 5 Mann hoch von der Feuerwehr. Mhm. Da war nichts mehr zu machen, dann sind die abgezogen, die Schupo war ja da, die haben dann wer weiß wie gewartet, bis dann irgendwann mal der Arzt kam, der die Todesur, also ihn, sag mal, begutachtet. Mhm. Dann habe ich wer weiß wie gewartet, bis die Kripo kam. Klar, die wird immer eingeschaltet, weil man natürlich fremdverschulden... Unnatürliche Todesursache, genau, das kenne ich von meinem Mann, der ist vor 17 Jahren gestorben. Das heißt, dein Sohn ist jetzt im Moment in der Gerichtsmedizin? Nee. Nein, das ist ja das Schärfste. Ich dachte das ja auch, dass die Polizei oder die Feuerwehr ihn mitnimmt. Mhm, nein, Gott sei Dank, sag mal, ich habe meine Freundin angerufen, denn die kam dann auch, weil ich habe... ungelogen 3 Stunden mindestens gewartet, bis also die Kripo weg war und dann einer von dem Bestattungsunternehmen kam. Mhm. Die Kripo hat gesagt, ich muss jetzt ein Bestattungsunternehmen mir aussuchen, der ihn abholt. Und so kam es dann auch. Ja. Das heißt, er ist jetzt bei einem Bestatter. Und der ist, ja. Und er ist aber nicht freigegeben, er wird obduziert. Du musst ja eigentlich unter Schock stehen. Dazu muss ich mal kurz sagen, ich habe ja angerufen und ich wurde ja wieder zurückgerufen. Mhm. Und jeweils deine Mitarbeiter haben gesagt, sie verstehen nicht, warum ich so ruhig bin. Ich sitze neben mir. Das ist mir völlig klar. Du bist doch nicht ruhig, du bist sachlich. Aber das ist mir klar, dass man, wenn man unter Schock steht, so spricht. Mhm. Die große Trauer, die Verzweiflung bricht vielleicht in ein paar Tagen erst über dich. Das kommt noch. Ja, du bist komplett überdreht jetzt. Und wenn alles erledigt wird, die ganzen Sachen, die ich abmelden muss für meinen Sohn, Erbschein beantragen und Beerdigung, dann kommt es irgendwann. War dein Sohn dein einziges Kind? Ja. Ja. Wo ist der Vater? Der ist tot. Achso, hast du gerade gesagt, entschuldige. Mein Mann ist vor 17 Jahren gestorben. Ja, entschuldige. Der ist auch 5 Tage ging es ihm nicht gut und dann ist er in der Arztpraxis, wo ich dabei war, ist er gestorben. Mhm. Der wurde auch obduziert und dann hat man Lymphdrüsenkrebs bei ihm festgestellt. Dein Sohn war aber, soweit du weißt, sonst vorher in keiner Weise erkrankt. Überhaupt nicht. War ein fitter gut, junger Mann. Also, 24 Jahre, Kinderkrankheiten. Ne? Ja, klar. Ne? Ja. Und mal, weiß ich nicht, ging es ihm mal, hat er mal eine Erkältung gehabt. Ja, das Übliche. Genau, so sieht's aus. Mhm. Was hat dein Sohn gemacht? War er berufstätig? Nee, er war arbeitslos. Arbeitslos. Wie war euer Verhältnis, Marion? Also, ich sag mal ein gutes. Es gab immer mal irgendwie mal Krach, logisch. Mhm. Ne? Also, aber... wenn ich mal irgendwie zu laut wurde, dann bin ich zu ihm hingegangen, habe mich entschuldigt und wenn er irgendwas gemacht hat, dann kam er. Also auch alles im normalen Rahmen. Ja, ja. Also er hat mit 16 gesagt, er will ausziehen mit 18. Und er ist 24 gewesen jetzt und hat immer noch bei mir gelebt. Also so schlimm kann es nicht bei mir gewesen sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Hat er eine Ausbildung gemacht? Ja. Ja, als was? Ich sag immer Gaswasserscheiße. Also Gas- und Wasserinstallateur. Ja, ja, klar. Ja. Aber er wollte das nicht mehr weitermachen, weil ich immer gesagt habe, mach irgendwas. Mhm. Hat er denn auch gemacht, dass er erst überhaupt eine Ausbildung hat, aber das hat ihm nicht irgendwie gefallen. Jetzt nach diesem unfassbaren Tag sitzt du allein in der Wohnung oder hast du Besuch? Ist eine Freundin da oder niemand? Jetzt, guck mal um diese Zeit. Ja, ich muss reinkommen. Morgen arbeiten. Ja. Ich war froh, als ich meine Freundin angerufen habe, dass die gesagt hat, komm, ich habe die mittags angerufen, ich gehe sofort hier los und dann ist die gekommen. Die muss morgen wieder arbeiten. Also meinst du, dass du gleich schlafen kannst? Weiß ich nicht. Also meine Augen brennen zwar, ich bin müde, aber ich werde nicht ins Bett gehen. Und ich habe schon Angst, dass ich irgendwann in dieses Zimmer wieder reingehen muss, weil ich ihn ja gesehen habe. Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich muss das ja irgendwann mal ausräumen, meine Sachen packen, irgendwie irgendwelche Sachen ordnen, sag ich mal, die mich ja nicht interessiert haben vorher. Ja, irgendwelche Sachen kündigen oder sonst irgendwas. Und davor habe ich Angst. Hatte dein Sohn eine Freundin? Nein. Nein. Nee. Sonst engere Freunde? Ja, die habe ich auch angerufen. Und also einen jedenfalls, weil die Kripo gesagt hat, die hat sein Handy gefunden. Die Kripo natürlich in seinem Zimmer, hat natürlich geguckt und hat die Kripo-Beamtin gesagt, also die werden die natürlich auch irgendwie kontaktieren. Und da dachte ich, oh nee, also das muss ja wohl irgendwie nicht sein, werde ich vorher irgendwie anrufen. Ja, wie haben die Nachricht aufgenommen? Geschockt. Jeden die nicht. Und deswegen sage ich jetzt mal, ne, dass eben deine Mitarbeiter gesagt haben, ich bin so gefasst. Geweint habe ich, nachdem ich meinen Sohn gefunden habe. Geweint habe ich, wo er rausgetragen wurde. Ich glaube, aber weinen bringt nichts. Reden bringt. Für mich reden. Deshalb mache ich den Vorschlag, Marion. Also zunächst möchte ich doch nochmal sagen, dass mich das extrem schockiert und mir das unfassbar leid tut, was passiert ist. Du sagst, Reden bringt sehr viel, das glaube ich auch. Deswegen, wir können natürlich nicht ganz lange hier jetzt in der Sendung noch miteinander reden, aber ich biete dir sehr gerne an, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen und dann besteht mehr Zeit im Hintergrund noch mit dir zu reden. Das wäre nett. Das machen wir sehr gerne, Marion. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Marion. Danke, Domian. Ich höre dich zwar nicht immer, aber immer öfter. Vielen Dank, Marion. Wir melden uns gleich. Gut, tschüss. Und ich bin verbunden mit Ute und Ute ist 47. Guten Morgen, Ute. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, der Übergang ist jetzt super schwer nach dem ganzen Leid, was man jetzt gehört hat. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Aber ich bin verliebt. Es ist ja, aber, nicht weißt du, so ist das auf der Welt. Da ist Tod und Liebe, alles ist nebeneinander und gleichzeitig passiert es. Du bist verliebt, aber unglücklich. Ja, etwas unglücklich. ich hatte einen Freund vor vielen Jahren und wir waren einige Monate zusammen. Und dann, wie das halt im Leben ist, ist irgendwann mal vorbei, nach ein paar Monaten. Und diesen jungen Mann habe ich vor 10 Jahren wieder getroffen durch einen Zufall. Du hast ihn vor 10 Jahren wieder getroffen und hattest aber davor ganz früher mit dem mal einen Kontakt. Ja. Also eine Jugendliebe kann man nicht sagen. Ja, doch, kann man sagen. Ja. So. Dann haben wir uns über 20 Jahre aus den Augen verloren. Ja. Er hat geheiratet, hat 2 Kinder. Mhm. Ich habe ein uneheliches Kind. Ja. Vater hat sich fertilisiert. Und bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, ja. Wie alt ist dein Kind? Der ist 10. Ja. So, aber wir sind noch erst vor 10 Jahren, ne? Ja. Du hast ihn vor 10 Jahren wieder gesehen. Ja, da war mein Sohn im Maxi-Cosi. Was war der? Da habe ich ihn auch wieder gesehen. Was, im Maxi-Cosi? Im Maxi-Cosi, ja. Was ist das? Dieses Teil, wo man die Babys reinlegt. Ach so, kenne ich mich nicht so aus. Weil okay, erzähl, was ist jetzt aktuell, heute? Ja, und wir haben uns wieder getroffen. Seit 10 Jahren sind wir ein Liebespaar. Ach so, ihr seid seit 10 Jahren ein Liebespaar? Ja. Aber das klingt doch gut. Ja, aber er ist verheiratet und ja. Ach so, er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Ach, das geht seit 10 Jahren jetzt so. Ja. Ihr seid ein Liebespaar und er ist seit 10 Jahren mit seiner Frau noch zusammen? Ja. Und du bist das 5. Rad am Wagen? Ja, so ungefähr. Aber es drückte mich im Moment mehr, als es vor vielen Jahren gedrückt hat, weil wir hatten jetzt eine Zeit lang mal ein Wochenende gehabt und nach diesen Wochenenden will man mehr. Und dieses mehr will ich und er eigentlich auch. Aber Mensch, Ute, das hast du 10 Jahre ausgehalten. Ja, aber ich habe zwischendurch noch eine Beziehung gehabt, 3 Jahre, aber wir hatten trotzdem Kontakt gehabt. Also ich hatte eine 3 Jahre Beziehung und die ist auch kaputt gegangen mit einem anderen. Ach so, da war Kuddelmuddel überall. Ja, so ein bisschen. Mhm. Aber, sorry, jetzt ist es dir klar. Du sagst, das ist mein Mann und ich möchte mit dem richtig zusammen sein. Richtig, und wir haben auch eine Seelenverwandtschaft, das ist eine irre Beziehung, die wir haben. So, was sagt denn der Knabe? Ihm geht es genauso. Und wie ist seine Ehe zurzeit? Nicht glücklich. Warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Weil da die 2 Kinder sind und ich kann es verstehen, weil ich ja selbst ein Kind habe. Ich nehme Rücksicht darauf. Wie alt sind seine Kinder? 16 und 18. Naja, das ist ja schon... Das heißt, ich warte vielleicht noch 2 Jahre. Ja. Und dann mache ich richtig Druck. Also, ich will dir mal sagen, wenn die Ehe bei denen kaputt ist, die Kinder sind 16 und 18, kriegen die Kinder das aber sowas von mit, dass die Ehe nicht mehr funktioniert. Ja, sie funktioniert wohl noch so halt im Haus und auch ganz heile. Und ich denke mal, dass durch mich auch das Ganze gut funktioniert, weil ich ein Puffer bin. Ich glaube, wenn er mich nicht hätte, dann würde er vielleicht zu Hause auch schon eher mal auf den Tisch hauen. So kann er das aushalten durch mich. Und das weiß er und das weiß ich. So, und ich finde, man kann einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen durchaus zumuten, sehe ich genauso, zu sagen, pass mal auf, das funktioniert nicht mehr mit der Mama. Ich habe mich neu verliebt und wir versuchen alles ordentlich zu regeln, aber jeder führt sein neues Leben. Ich finde, das kann man machen. Ja. Und da muss man nicht nochmal 2 Jahre warten. Ja. Aber ich denke, ich habe jetzt so lange durchgehalten und führe halt mein Leben und wir sehen uns ja auch hin und wieder so. Aber alles geheim, ne? Ja, natürlich. Die Frau hat gar keine Ahnung davon. Überhaupt nicht. Wissen deine Leute um diese Beziehung, deine Freunde? Meine Freunde, ja. Die wissen das. Ja, da ist so dieser Zwiespalt. Die Liierten, die hören das nicht so gerne und wenn ich mal was loswerden muss, einfach mal mit jemandem reden, mir geht's heute nicht gut und ich will ihn wiedersehen und richtig Herzschmerz, dann heißt es, naja gut, dann musst du auf den Tisch hauen, da kommen Ratschläge, aber die Liierten, die hören das nicht gerne. Kann ich auch verstehen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Höre ich denn jetzt daraus, dass du für dich entschieden hast, ihm diese 2 Jahre noch zu geben? Ja. Zwar nicht mit richtiger Überzeugung, aber ja, du... Doch. Also wie gesagt, wir sind, das ist mein Mensch. Ich sage immer, das ist der Mann. Ich habe halt in meinem Leben auch einige kennengelernt, aber bin immer wieder aufs Gesicht gefallen. Gut, nett zu sagen. Ich sag dir mal, ich kann mir gar keinen anderen mehr vorstellen. Wenn der Typ ein bisschen Stolz im Leib hat, sage ich mal jetzt ganz salopp, dann lässt er dich jetzt nicht mehr nochmal 2 Jahre zappeln. Eigentlich nicht. Finde ich schon. Aber wenn du ihn so liebst und sagst, okay, 2 Jahre halte ich es noch aus, wie oft siehst du ihn denn überhaupt? Ja, wenn ich Glück habe, alle 2 Wochen oder auch mal 3 Wochen. Die dazwischen liegen, bis wir uns sehen. Und wie lange dann? Wir telefonieren oft und simsen eigentlich jeden Tag und da kommen liebe Sachen. Ja, und wenn ihr euch dann seht, wie lange seht ihr euch? Ja, eigentlich nur über Nacht. Ach so, also mit mal gemeinsam wegfahren und so ist gar nicht. Das machen wir heimlich, er organisiert das dann. Ach so, das gibt's auch. Also so gemeinsame Urlaube gab es auch schon? Nee, mal ein Wochenende, ein längeres. Mhm. Dann muss ich mein Kind unterbringen, aber er kriegt das irgendwie hin, weil er schon mal Tourneen macht. Kennt er denn dein Kind auch? Ja. Ja. Und die kommen auch miteinander klar? Ja. Er sagt auch, also den würde ich gerne als Papa haben, sagt meiner. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Ja. Also eigentlich ist die Geschichte ja toll. Ja. Ne, da haben sich 2 Menschen über Jahrzehnte irgendwie immer wieder gefunden. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie jetzt endgültig zueinander kommen. Das wäre sowas von schön. Ich würde es dir so wünschen, Ute. Ja. Danke. Mann, und ich würde dir auch wünschen, dass das ein bisschen schneller geht, außer in 2 Jahren. Ja, ich lebe so jeden Tag, in dem ich warte darauf, dass das nächste kommt, dass man sich wieder sieht oder hört. Ja, das ist voneinander. Das ist verrückt, dieses Leben. Das ist nicht so ganz schön in der Richtung. Und wenn man sich sieht, dann... Aber es, das glaube ich, es ist ganz toll, verliebt zu sein, ne? Jemanden zu lieben. Er sagt auch oft, du bist so eine hübsche, so eine tolle Frau, such dir doch was anderes. Sag, will ich nicht. Ute, ich muss die hübsche Frau jetzt verabschieden. Ja. Die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Ich tschüss. Danke euch. In der Technik. So. Dankeschön. In der Technik, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.